Also, die Lasche nach links ziehen, dann die Luke auf. So, Tankdeckel drauf. Oh, ja, willkommen zu Creamspeak. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Wir befüllen hier gerade unser Raumschiff mit etwas brauner Materie. Was ist denn braune Materie? Ja, also die war erstmal günstiger als die schwarze Materie drüben an der Tankstelle. Aber ein Nachteil ist, wenn man den Tank öffnet, dann... Ja, was denn? Also braune Materie ist ein brennbarer Energieträger hier im Weltraum, der seine Masse allein durch Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gewinnt. Also was soll das denn heißen? Ja, hör einfach mal selber. Wir machen einen Tank auf. Really rich. I beat China all the time. When do we beat Mexico? Okay, alles scheiße, mach das wieder zu, Alter, wenn das jemand hört. Ja, gut, okay. Wir sind gerade für die Hörer auf dem Weg zu Space Isis. Und wir müssen uns langsam ranhalten. Durch mein kleines Grippe-Entemet so letzte Woche haben wir deutlich an Zeit verloren. Und genau deswegen müssen wir jetzt los zu Space Isis. Und der Terror schläft ja bekanntlich nie. Also außer natürlich in der Schläferzelle. Jetzt lass den Scheiß sein mit dieser Kackflöte. Gib mir jetzt einfach die Flöte. Ich hab dir ganz genau gesagt, ich brauch das als kulturelle Vorbereitung, um. Gib mir das die Flöte. Max, hör auf mit dem Scheiß, gib die Flöte. Die Leute wollen nicht hören, wie jemand die ganze Zeit in der Flöte rumfällt. Gib mir die Flöte, Herr Max, verdammte Scheiße, schon die Flöte her. Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Wir sind in Folge 21. Wow. Wow. Amazing. So, und unendliche Weiten. Wir fangen gleich mit etwas an, und zwar mit einer ordentlichen Real-Life-Story. Wir sind jetzt, Creamspeak darf jetzt offiziell in allen Staaten und allen Ländern dieser Welt Pornos drehen, sich prostituieren, Bier trinken. Genau. Nee, wobei, ist es nicht irgendwo auch 25 oder so? Was ist mit diesen coolen Clubs, wo man nur ab 25 rein darf, was überhaupt keinen Sinn macht? Du meinst diese Sauna-Clubs, wo die ganzen CDU-Wahlmänner... Aber das hält man wahrscheinlich auch erst ab 25 aus. Okay, alles klar, Home Story. Okay, also auf jeden Fall, ich war heute essen in einem sehr schönen Restaurant, und zwar im Tutto in Köln. Da kann man für 8,50 Euro, wir werden nicht bezahlt, da kann man für 8,50 Euro in gemütlichem Ambiente, das ist quasi ein italienisches Buffet. Das ist die 2,50 Dollar Platte aus dem schmutzigen Anker gegenüber, ja. Auf jeden Fall. 99 Cent Shrimp-Cocktail. Okay. So. 8,50 Euro, ja. Schön Spaghetti, Pizza, Pasta. Und wir sitzen dort gegenüber, meine Freundin, und ich gucke nach links durch ein Fenster in einen Hauseingang, also direkt vom Sitz, und ich sehe dort wahrscheinlich den größten Das war ein Hauseingang. Ja, ich sehe dort den wahrscheinlich größten Haufen der Welt. Ich sag mal ungefähr so eine Kinderarmlänge. Und das ist kein Witz. Wer möchte, ganz kurz, nochmal für die Leser, die das jetzt nicht verstanden haben, so wie ich, das hätte aus dem Kontext nicht verstehen. Wir reden über Scheiße. Wir reden von Stuhl. Wir reden von brauner Materie. Auf jeden Fall saß ich dort, und wir gucken nach links, und schön ist auch, rechts neben uns saßen so zwei junge Start-up-Leute, so total hippe 30-Jährige, die die ganze Zeit über irgendwelche Pitches geredet haben. Die schon wieder ironisch zum 8,50 Euro Italiener gehen, weil es irgendwie zu uncool ist zum 30 Euro Trüffel, weiß ich auch nicht, was zu gehen. Nee, ich glaube, es war wirklich noch so ein ganz junges Startup, wo es noch cool ist. So ein actual Startup, die noch wirklich noch keine 32 Millionen vom Silicon Valley. So ein Startup. Und die saßen neben uns und haben gesagt, und dann hier mein Mercedes-Pitch. Und dann kam der Mercedes-Pitch an. Und und meine Freundin und ich saßen da. Und wie es so immer ist, wenn wir so bierernste Leute neben uns haben, wir schweigen uns da nur an und trauen uns nicht, über den Bullshit zu reden, über den wir normalerweise reden. Und neben euch gesellte sich einfach dieser Haufen Scheiß, und der schwieg so mit. Also ich muss sagen, neben uns der Verbrecher, das Stuhlphantom von Köln, also hat sein Geschäft nicht neben uns verrichtet, sondern es war schon alles da. Also das Verbrechen war schon begangen. Ja, ich habe gerade versucht, diesen Haufen zu personifizieren. Ich habe natürlich erstmal sofort Bilder davon gemacht und es dem Max geschickt. Mit dem, was dann zwei Minuten später, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was überhaupt abging, weil ich irgendwie eine halbe Stunde nicht auf mein Telefon geguckt habe. Siehst du, so unabhängig bin ich nämlich von Technology. und hatte dann irgendwie so 80 Messages auf meinem Telefon. Die warte mal ganz kurz. Du warst nicht da, als der Haufen gelegt wurde. Das heißt, du bist im engeren Kontaktkreis. Nein, ich meine, ich war nicht da, als du die Messages geschickt hast. Weil du fingst ja an, du kamst quasi, du hast dir erst das Bild geschickt. Und danach hast du. Dann habe ich erstmal gewartet, weil auf dem. Vielleicht dein Max ist eine braune Cobra. Du hast auch erstmal getweetet einfach. Nein, und das war das erste Bild, da war ja sowohl deine Freundin als auch der Scheiße auf ein und demselben Bild. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt erzählen darf. Darüber zu reden ist verboten. Meine Freundin hat sich schwerstens darüber aufgeregt und alle Bilder wurden gelöscht. Alle Beweismaterialien wurden vernichtet. Dieses Intermezzo ist nie stattgefunden. Es gibt keine Scheiße in Köln. Nur Glitzer. Also auf jeden Fall, ich habe dann dieses Cupcakes. Bild geschickt. Ich habe dann dieses Bild geschickt von einem riesigen Haufen. Also wer das haben möchte, fragt und ich schicke es als Privatnachricht auf Twitter zu, damit mir jemand glaubt. Damit jetzt nicht irgendwer denkt, ich denke mir einfach das aus. Also das Ding sah erstmal aus wie so eine leicht gekrümmte Kobra, die in Köln ist. Und es macht natürlich erstmal aufmerksam. Und also es war wirklich erstmal die Geschichte dazu. Die Frage ist, gab es auch Schleifspuren in der Nähe des Tatorts? Es gab Klopapier, das daneben lag. Also so viel ging da noch. So viel Decency war dann noch so, einfach so. Okay, wenigstens so ein bisschen, damit es wenigstens so aussieht, als hätte ich es versucht. Also ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt hier Sherlock Holmes-mäßig aufräumen. Bei mir ging das dann noch sofort Sherlock Holmes-mäßig los. Ich habe dann überall so hier, Zahlen, Buchstaben flogen durch den Raum und die wildesten Gleichungen, wer hätte das gewesen? Also wir müssen das jetzt, also meine Idee ist wahrscheinlich, dass das höchstwahrscheinlich ein Obdachloser oder und stark trinkender Mensch war. Wobei, der einfach tagelang. Aber ganz dazu, also aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung mit Stuhlgang, that's an interesting thing to say, würde ich fast deuten darauf, oder würde ich eigentlich schließen, dass es da. Das hat ja eine Konsistenz gehabt, verstehst du? Das war ja kein Bierschiss. Also ich habe, also nach, war, nach einigen ja Tasten, Wurst. Muss das ich sagen. Das war schon eine Wurst, wo ich sagen würde, die war halt wie so ein, ja, eigentlich fast so ein bisschen wie dieses Poop-Emoji, weißt du? So aufgekringelt, würde ich fast sagen. So nein, die hat ja eher, also es ging eher so gerade, 360-Grad-Wendung und dann nochmal eine gerade. Ja, also ich meine, klar, so, aber ne, es war halt eine, es war ein Strang, also so ein Es war ein Strang, es war am Stück. Genau, es war am Stück. Und das lässt also ja schon mal darauf schließen, dass der stuhlende Mensch dabei nach hinten bewegt und einmal im Kreis gedreht. Aber ich meine, vielleicht waren es die Shit-Ninjas. Vielleicht ist es auch eine neue Art, Street-Art. Eine Form des politischen vielleicht Protests. Vielleicht war es Banksy, vielleicht war es auch, ja, ein politisches Zeichen gegen die Neuauszählung der Stimmen in den USA. Wenn wir das deuten wollen, dann liegt es vielleicht daran, weil der Mann hatte so viel Stuhl im Darm. Was veranlasst dich zu der Vermutung, dass es ein Mann war? Ich glaube die Größe, also der Durchmesser. Interessant. Und auf jeden Fall, okay, wir versuchen, Max, okay. Wir versuchen jetzt zusammen telepathisch mit den Hörern dieses Verbrechen an der Menschlichkeit zu rekonstruieren. Also. Ich dachte, wir versuchen telepathisch Kontakt mit dem Stuhlgänger aufzunehmen. Das machen wir danach. Wir werden vielleicht eine Seance hier abhalten mit einem Ouija-Brett. Das wäre so. Lass uns das bitte machen. Lass uns das filmen. Irgendwann müssen die große Call-In-Sendung mit Hinweisen aus der Bevölkerung. Aktenzeichen. Genau, das wollte ich sagen. Danke. Ja, das. Hallo, das mein Name ist John von Köln. Sebastian Frakes. Das Code-Phantom hat wieder zugeschlagen. Ah. Auf jeden Fall, okay, wir rekonstruieren. Ja. Also Durchmesser, ich denke, es war ein Mann. Es war auf jeden Fall sauber, es war kein ein sauberer Alkoholiker. Strang. Es war eine gesunde Ernährung. Es muss irgendwie, war es jemand, der also für gewöhnlich random in Treppenhäuser scheißt? Oder war es aus einer Notsituation heraus? Also ich glaube, vielleicht beides. Erstens, es sah schwer nach einer Notsituation aus, was dagegen spricht, ist Toilettenpapier. Was außerdem dagegen spricht, ist die perfektionistische Art. Das heißt, es sah sehr sauber aus. Also ich schaffe das meistens nicht am Stück. Ich versuche es immer. Ja. Aber es gab natürlich einen ganzen Strang. Zweitens, er schien ungestört zu sein, weil das Ding war mindestens 50 Zentimeter lang. Genau, das mindestens. Heißt, es gab also einen kontinuierlichen Streak. Es war eine ununterbrochene Session. Genau. Ja, ja. Er wurde nicht gestört. Das ist ganz wichtig, er wurde nicht gestört. Toilettenpapier war da. Ich meine, gut, wir dürfen natürlich nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, dass der Stuhl, dass das auch woanders verrichtet wurde und dann ins Treppenhaus transportiert wurde. Vielleicht ja. als ein Nachbarschaftsstreit? Ich schreibe das mal auf. Nachbarschaftsstreit? Nachbarschaftsstreit. Ich mach mir hier also gerade übrigens so eine Mindmap mit roter Kordel. Wir brauchen ein Tätertäterprofil. Also wir gehen davon aus, dass es ein Mann ist. Jetzt einfach aus heuristischer, empirischer Erfahrung. Ich glaube, Frauen sterben eher, als dass sie auf die Straße koten. möglicherweise. Zweitens, politisch motiviert, ja oder nein? Politisch motiviert... Gab es ein Flüchtlingsheim im näheren Umkreis? Oder ist also es der Italiener? Ist es quasi die eine Stufe vor dem Pferdekopf? Beim Italiener, ganz ehrlich, das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet. Das heißt, okay, langsam formt sich eine Geschichte. Mhm, der Mann hat vorher dort gegessen. Achtung, lass mich ausführen, jetzt nicht unterbrechen. Ja. Der Mann, ja, hat eine Woche vorher dort gegessen. Ja, er war wahrscheinlich sehr dick, denn er hat einen großen Magen und einen großen Darm gehabt. Korrekt. So, er hat eine Woche vorher dort gegessen, aber nach 3 Stunden nonstop all you can eat wurde er rausgeworfen, weil sie gesagt haben, okay, sie fressen uns pleite, das geht nicht mehr. Aus, richtig. Irgendwann ist Schluss. Mhm. So, und er hat halt gesagt, das geht nicht, hier steht all you can eat und ich hatte noch nicht all, ich hatte nur eat. Und eine Woche später kommt er wieder mit seinem Anwalt. Und der Anwalt sitzt neben ihm und sagt den Leuten, okay, er kann jetzt so lange essen, bis er fertig ist. Und er saß den ganzen Tag dort, ja. Dann haben die Italiener die Mafia hinzugeholt, ja. Und die Mafia hat ihn rausgeschmissen. Und dann hat er mit seinem Anwalt zusammen ganz klar abgesprochen, als Rache dafür, dass ich jetzt nicht alles essen konnte, hat er seinen kompletten vollgegessenen Verdauungstrakt neben die Tür entleert, während der Anwalt das Toilettenpapier gehalten hat, weil es so professionell aussieht. Er hat ihn an den Händen gehalten, vor allem der Anwalt. Ja, das war so eine Sportübung. Du musst ja die Hocke auch irgendwie, du brauchst ja eine Stabilität, eine gewisse. Das geht nicht einfach, da brauchst du 2 Personen eigentlich. Sie reden Und ich denke, dass er vielleicht auch mit Handschuhen das Ganze gehalten hat, sodass die Wurst nicht abbricht und an einem Strang. Man hat möglicherweise auch vielleicht ein... Okay, das geht jetzt zu weit. Nee, mach euch. Ich war jetzt gerade schon dabei. Hat man dafür einen Tierdarm benutzt, um eine Stabilität zu gewährleisten, den Darm nachher chirurgisch aufgeschnitten und dann quasi die Verpackung es sah nicht so aus, als hätte danach noch jemand modifiziert. Also es sah sehr natürlich aus. Okay, wir haben auf jeden Fall The Poop Mystery gelöst. Schon mal ein großes Plus heute bei Creamsteak für alte Leute. Ihr könnt wieder sicher schlafen. Der Code-Killer von Köln. Der Code-Killer von Köln ist hinter Gittern. Ihr könnt wieder ruhig schlafen. Bedankt euch noch bei, nicht. Ich denke, wir sollten alle Hörer, aufrufen und Hundertschaften der Polizei sollten die Stadt durchkämmen und wir machen eine Menschenkette durch Köln. Und das ist jetzt makaber, weil tatsächlich gerade Hundertschaften nach einer Kollegin Polizistin suchen in Hamburg. Falls du es mitbekommen hast, die vermisst. Ist ja nicht Hamburg. In Hamburg ist ja, das ist ja wo ganz woanders. Das ist ja fast wie Syrien. Das betrifft uns ja gar nicht. Es war auf jeden Fall ein funny Poop Talk. Wir haben das erste Mal über Stuhl geredet. Und ich finde, wer jetzt abschaltet, ne, das ist eine Sauerei. Wir reden über Geschlechtsteile, oben, unten, hinten rum. Aber wenn man einmal mal über Stuhl redet, ja, geht sofort los mit, ja, dann mache ich. Nee. Du assumst schon wieder die Reaktion unserer Hörerschaft, dass du nicht äußerst unprofessionell und frech. Insofern, ja, das ist eigentlich... Creamspeak, der symmetrische Demobilisierungspodcast Deutschlands. Creamspeak, der Darmflora-Entschlackungspodcast für 8,50 Euro. Es hat sich noch nie so gut angefühlt, ein Thema abzuhaken und durchzustreichen. Womit machen wir weiter? Was ist diese Woche passiert? Ich war krank, unheimlich krank. Ich hatte eine ganz schwere Grippe und hatte Zeit, endlich mal wieder Computer zu spielen, seit gefühlt einem Jahr. Was hast du gespielt? Ich habe gespielt das letzte... Nein, dann bin ich durch. Ach so, okay. Ich habe den Aber nicht spoilern, ich weiß, ich hab's noch nicht geschafft. Okay. Ich habe Batman gespielt und zwar Arkham Knight. Batman-Spiel, das vor einem Jahr rausgekommen ist, allerdings von kaum jemandem gespielt wurde, weil es so buggy war und ständig abgestürzt ist. Fast so schlimm wie Gothic 3 damals. Und ich muss sagen, Das war so bitter. Gothic 3. Ich habe jahrelang drauf hingefiebert und ich wurde einfach. Ich habe es durchgehalten damals. Die haben mir ein Messer durch das Herz gerammt. Ich habe es damals ohne Patch durchgespielt und ich musste 3-mal neu anfangen. Du König. Ja. Okay. Okay, Arkham, Arkham Knight. Auf jeden Fall, Arkham Knight war ein super Spiel, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Story war toll, man hatte eine schöne Bindung zu den Charakteren. Das Spiel selber, die Spielmechanik war großartig, bis auf die Kämpfe. Dieses, also das Kampfsystem sieht quasi so aus. Du musst mir alles erklären, ich habe das Spiel, ich habe es nicht, also, nicht gespielt, ich weiß nicht, wer Batman ist und ja. Batman ist Bruce Wayne. What? Spoiler Match! Okay. So, das Kampfsystem sieht auf jeden Fall so aus: Du stehst da und drückst meistens auf zwei Knöpfen und kannst dich dabei auch noch bewegen. Und okay. Du schlägst und dann kommt manchmal ein Zeichen über den Kopf eines Gegners und dann musst du einen anderen Knopf drücken, um zu kontern, was ich extrem langweilig also finde. Also wie diese Cut-Scenes bei oder so Heavy Rain-mäßig. So ein klein bisschen. Es fühlt sich nicht sehr. Aber es sieht alles schön aus, es ist alles in Ordnung und man kommt auch damit klar, weil man nicht oft diese Kämpfe machen muss. Ansonsten, die Grafik war großartig und mir hat das Spiel extrem gut gefallen, obwohl es auch mindestens 10-mal abgestürzt ist in 10-12 Stunden Spielzeit. Was? Und ich denke mir auch, welches andere Unterhaltungsmedium hat diese Voraussetzungen oder gibt ein solches Produkt beim Endkunden ab. Stell dir mal vor, du schaust einen Film, zum Beispiel den neuen Doctor Strange. Ja? Du meinst sowas wie den Star Wars Reboot zum Beispiel. Genau, ne, aber und alle 10 Minuten wird das Bild schwarz und du musst eine Minute warten, bevor es weitergeht. Das ist ungefähr im amerikanischen Fernsehen ist das ungefähr so. Amerikanisches Privatfernsehen ist ungefähr genau das, weil du alle 10 Minuten, 7 Minuten Werbung hast. Also aus meiner Erfahrung heraus. Aber die läuft ja so, wie sie laufen soll. Ich meine, was heutzutage bei Videospielen auf der Publisher-Seite passiert, ist einfach nur noch traurig. Die Spiele werden viel zu früh veröffentlicht und das auch noch in Zeiten von Early Access, wo eigentlich ein Spiel ein Jahr lang zugänglich ist, ne? Ja, ja. Man bei also der Programmierung mitspielt. Beta-mäßig, ja, genau. Ja. Deswegen ja die ganzen Pre-Orders, ne? Weil dann weißt du noch nicht genau, was du bekommst und nachher hast du schon dafür bezahlt, dann ist es egal. Und ging das eigentlich mit Gothic 3 los, dass das erste Mal ein Spiel so vollkommen versaut auf den Markt? Aber ich erinnere mich zum Beispiel schon, also ich meine, Gothic 3 wurde nur auch ein paar Mal verschoben und Spore war ja auch so eine Geschichte damals, was sie auch irgendwie öfters verschoben haben, aber da haben sie halt, ja, ich glaube, da haben sie halt noch verschoben und sie haben es noch versucht irgendwie, oder EA, so Publisher haben es noch versucht und irgendwann haben gesagt, weißt du was, das ist eigentlich scheißegal, also die Communities sind schneller im Patches bauen als wir. Das letzte, was ich bei Gothic 3 noch wusste, ist, dass die Community am Ende einfach weiter gepatcht hat und der Patch irgendwann 1-2 Gigabyte groß war. So, ja. Aber okay, weiter von, was habe ich gemacht, als ich krank war? Ich habe sehr viel Computer gespielt, was sehr schön war, und ich war sehr krank, was nicht so schön war. Was hast du gemacht? Komm, mach mal weiter hier mit Themen. Ich habe Artikel über Dildos gelesen. Vornehmlich. Oh, den hab ich auch gelesen. Größten Teil der letzten Woche habe ich damit zugebracht, über das AfD-Dildo-Gate zu lesen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich fand es extrem amüsant. Da geht es darum, dass die AfD, die braucht ja halt immer so ein Aufregerthema oder beziehungsweise, es ist eigentlich egal, die brauchen einfach Nahrung. Und das aktuelle Aufregerthema bei der AfD war, dass eine Firma aus Freiberg, die nennt sich Love You, wir sind übrigens auch jetzt offiziell gesponsert von Love You, die machen so richtig hochwertiges Sexspielzeug. In diesem Falle scheint das wohl ein sehr innovativer Vibrator zu sein, beziehungsweise so ein Dildo-Vibrator-Hybrid, ich weiß es gar nicht genau, ich habe nicht gut genug recherchiert. Also Dildo-Vibrator-Hybrid, sobald du einen Vibrator ausmachst, ist es ein Dildo, das hat doch nichts mit Hybrid zu tun. Ja, nee, aber ja klar, aber ich meine, ich glaube, es ist halt kein Vibrator im klassischen Sinne, weil das ist halt eher, also das ist halt nicht so ein Ding, was halt, wo das ganze Ding vibriert, so wie so ein plumpes, weil weißt du mal, wie, ja, ne? Und, ich weiß ganz genau, was du meinst. Genau. Habe ich dir übrigens schon davon erzählt, dass ich mir mal für 50 Cent ein Set von Analplugs bestellt habe und die überall im Freundeskreis in der Dusche verteilt habe? Echt? Ich habe mir so drei riesige Analplugs bestellt. Das gab es irgendwann mal auf einer Seite wie ice.de oder so, gab es die. Und ich habe die dann einfach hinter Duschflaschen bei Freunden. Nach meiner Zeit, nach meiner sexuell aktiven Zeit. Analplugs war schon nach deiner Zeit. Ice.de war nach meiner Zeit. Ich bin sexueller Frührentner. ich bin schon in Menopause. So, ich lass dich doch mal kurz in die Spitzsituation über die. Wir waren jetzt gerade so schön bei Scheiße, okay. Dann waren wir kurz fast intelligent geworden, als wir über über amoralisches Publishing Behavior in der Computerspielbranche geredet haben. Jetzt möchte ich wieder ein bisschen schlüpfriger werden. Und zwar, ich glaube, der Witz bei diesem Ding ist halt normale Vibratoren vibrieren ja ganz am Stück. Und da ist es so ein Ding, du hast so eine Art. Also das ist so eine sehr schwungvolle, elegante Form und du hast quasi, die Spitze pulsiert halt eher so. Also ich glaube, das muss man sich vorstellen wie so eine Art ausfahrbare Eichel oder so, wenn man das so das Bild dafür benutzen darf. Wie auch immer, auf jeden Fall hat die AfD, ich muss jetzt gerade mal kurz den Namen nochmal raussuchen, weil die haben auf jeden Fall, diese Firma, ja, Love You, die haben einen Innovationspreis bekommen vom sächsischen Gründerwettbewerb Future Sex, der nichts mit Sex zu tun hat, sondern Sex wie Saxophon beziehungsweise Saxony, also mit A-S-A-X, Future Sex, aber treffenderweise natürlich, ne? Wahrscheinlich haben sie gesagt, lustiges Wortspiel oder weiß ich auch nicht was. Genau, und dann hat der AfD-Landesvize Thomas Hartung zu einem Rundumschlag ausgeholt gegen Martin Dulich von der SPD, das ist nämlich der sächsische Wirtschaftsminister momentan. Und der hat gesagt, AfD Sachsen, Dildo Dulichs Innovationsforderung ist ein Armutszeugnis. Also, Dildo Dulich ist für freie Liebe im deutschen Schlafzimmern und das kann die AfD, sieht das natürlich nicht gerne, weil Sex ja nicht zum Spaß da ist, sondern zur Procreation, zur Reproduktion. Ja. Und ich glaube, da gab es auch einen Interview-Ausschnitt von dem Kollegen. Ich habe jetzt leider das Quote nicht parat. Aber es ging irgendwie so vom O-Ton war, dass er, glaube ich, gesagt hat, dass es irgendwie eine hedonistische Gesellschaft befördert und nicht eine Leistungs- und Arbeitsgesellschaft. Das ist, ich glaube, die Heute-Show hat es auch gebracht. Ich weiß es nicht, ich hatte es vorher gelesen. Aber ist das nicht, sind nicht Dildos das Einzige, was der Frau eines AfD-Wahlmanns übrig bleibt, wenn der Mann den ganzen Tag versucht, das Land zu retten? Also ich muss dazu erstmal wieder etwas sagen. Meine Theorie ist ja, dass nicht nur Brennstoff, sondern auch Antrieb eines jeden konservativen Politikers eine tief sitzende, über Jahre hin andauernde sexuelle Frustration ist. Das merkt man durch zwei Dinge. Erstens, jeder AfD-Politiker hat ständig Spermaflecken auf der Hose. Ja? Das ist seit dem sieht man es. Deswegen ist die AfD auch gegen HD. Deswegen die wollen, das ist nämlich eine groß anlegte Verschwörung, die wollen gar nicht zu den Talkshows und eingeladen werden, weil die ganz Bundestag genau wissen, was passiert. Okay. Also erstens, man merkt es daran, dass die AfD nahezu obsessiv zu sein scheint, was Sex angeht. Es ist unglaublich. Ja. Alles dreht sich um Sex. Es dreht sich um Homosexuelle, um Transgender. Alles ist Sex. Und die Leute, genau, die Leute sind so unheimlich obsessiv. Es ist ständig Sex und vor allem noch nicht mal die eigene Sexualität, es ist immer die Sexualität von anderen. Und mir fällt dazu eigentlich nur ein, wenn ich über die Straße gehe, hier gerade in Mülheim, und da fährt mal wieder ein geringverdienender arabischer Jugendlicher mit einem Lamborghini vorbei, ja? Und ich denke mir jetzt, ja, good for him, ja? So, ist doch alles okay. Und ich denke aber, wenn du jetzt wirklich frustriert bist mit dir, deinem Einkommen, mit dem, was du hast, dann denkst du, Araber hat mir mit seinem Lamborghini aber nur eine Frau schlagen. Und ich denke, dass es genau das Gleiche ist bei der AfD. Die denken sich nämlich, oh Gott, jetzt es läuft nichts mehr im Schlafzimmer und es ist alles langweilig. Die Frau, die ich geheiratet habe, mag ich vielleicht nicht oder die mag mich nicht. Und irgendwie ist alles unerfüllt, was ich mache. Und sexuell macht es keinen Spaß, weil die auch scheinbar fürchterlich verklemmt zu sein scheinen. Und da gibt es natürlich nichts Schlimmeres als Leute, die offen ihre Sexualität präsentieren, die offen ihre Sexualität leben. Und das muss dann einfach sehr frustrierend sein, vielleicht sogar schmerzhaft frustrierend, vielleicht sogar so frustrierend, dass man sich denkt, ich möchte, dass der das nicht hat. Ich möchte dieser Person verbieten, dass sie Spaß daran hat. Und ich glaube, das Schönste, was man einem anderen Menschen gönnen kann, ist ein pulsierender Dildo. Ist ein pulsierender Orgasmus. Absolut. Denk mal darüber nach. Du bist doch eigentlich vollkommen mit dir und der Welt im Reinen, wenn du deinem Gegenüber einfach zugestehen kannst, dass der guten und schönen und erfüllten Sex hast. Ist das nicht etwas sehr Schönes? Das ist etwas sehr Schönes. Dem anderen zu sagen, ich gönne dir das. Also nicht im Sinne von, ich bereite es dir oder ich dulde es oder ich bin, ne? Sondern wirklich, ich habe nicht nur ein Problem damit, es freut mich, dass du ein erfülltes Sexualleben hast. Und das ist egal, ob wir jetzt in unserer Familie, also irgendwie, ne, in den Familienbetrieb, also jetzt nicht so in Eifler-Verhältnisse, wo man nicht nur gönnt, sondern auch aktiv dabei ist. Das rutscht mir in so eine grüne aus den 90ern Richtung ab. Nein, sondern ganz einfach, ja, ich gönne es meinem Gegenüber, dass er Sex hat, egal auf welche Art und Weise. Natürlich immer wieder, ne, mit ihr in Klammern, ne, solange es nicht die sexuelle oder Freiheit, körperliche Versehrtheit des anderen gefährdet. Consensual happiness for everyone. Genau. Und ich denke, jedes Mal, okay, zum Beispiel, ich bin jetzt auch keiner, der davon profitiert, dass es lautlose Dildos gibt, ne? Die Frage ist ja auch, die Frage ist, ja, gut. Aber ich gönne es doch jedem. Natürlich, selbstverständlich. Also ich meine, ne, also die Anwendungsmöglichkeiten sind ja schier unbegrenzt. Und ich meine, wenn man mal den Spionage-Kit fehlen, wenn man davon keine Spionage will, so mancher Safe wurde schon durch einen pulsierenden Dildo lautlos. Lautlos. Und jetzt kann man es endlich lautlos machen. Der lautlose machen. Killer. wenn man einen Spieß umdreht, ich meine, ich frage mich auch, wenn sozusagen dein Antrieb ist, als AfD-Mensch, ja, oder als wie auch immer andersförmige Person, wenn dein Antrieb ist, wir können nur Leistung erbringen und arbeiten, wenn wir keinen Spaß im Bett haben. Also ich meine, was ist das denn? Was ist das nur für ein Life, sag ich. Ich lasse mich dazu hinreißen. Man muss doch immer hinter die Fassade und zwischen den Zeilen lesen. Also, absolut. Wenn Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen keine Homosexuellen und Frühsexualisierung und ähnliches. Es geht ja auch immer um die Kinder. Es geht ja, genau, und wir müssen die Kinder davor beschützen. Wir müssen die Kinder vor uns beschützen. Also ganz ehrlich, wenn ich mit 8 Jahren gehört hätte, es gibt einen lautlosen Vibrator, dann mache ich genau das gleiche wie jetzt, dann fange ich an zu kichern. Was ist denn bitte aus dem schönen, alten, naiven, kindlichen, ist doch alles ganz lustig, oder das Leben ist doch lustig, das Leben ist doch irgendwie locker und lustig. Halt, ist es halt nicht. Das Leben ist ja, düster und gefährlich, weil es kommen Refugees, die uns mit pulsierenden Dildos verprügeln wollen und lautlos unsere Weihnachtsmärkte infiltrieren und unsere Bratwurst gegen Dildos ersetzen. Und dann machen sie uns schwul. Und weil die noch nicht mal vibrieren und man es nicht hört, also man hört es zu nicht, spät, weil wenn es ist zu spät. Hat. Dildos, der lautlose Killer. Jetzt auf Indiegogo, Love You unterstützen. 48.000 Euro von 20.000 Euro sind schon finanziert. Und es sind auch noch 17 Tage übrig. Einfach nochmal ein bisschen reinbuttern oder auch direkt an Creamspeak überweisen. Wir geben das dann Wir geben es weiter. Oder wir entwickeln weiter. Unseren eigenen Dildo. Wir entwickeln unseren eigenen Konkurrenzdildo, damit der Markt wachsen kann. Damit es keine Monopolstellung gibt auf dem Markt für lautlos pulsierende Dildos, bringen wir unseren eigenen Dildo raus. Mit Cream. Hast du dir die Kampagne eigentlich mal richtig angehört? Weil ich muss immer noch sagen, bei aller Liebe zu dem Ganzen, was ist denn der Sinn oder warum turnt einfach das Dildo-Geräusch ab, dieses Scheinbar. Ich bin ehrlich gesagt, ich kann es nicht so gut beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen, naja, macht es vielleicht weniger sinnlich. Weißt du, das hat dann vielleicht mehr diesen Presslufthammer oder irgendwie so ein bisschen diesen weißt du, so eine alte Heckenschere oder so. Oder ist es, damit man heimlich in der Öffentlichkeit kann? Ja, ist oder das so. Heimlich? Oder so. Weil früher war das, ich mein, ja immer das so, ist du ja saßt wirklich, bei deiner. Das ist rein optisch jetzt, ne? Das kann man sich ja auch wirklich mal ins Handtäschchen stecken. Nee, aber es ist ja so, früher saßt du bei deinem Sparkassenmenschen und, ne, hast über Anlage geredet und auf einmal hörst du halt unterm Tisch und jetzt ist es nicht mehr so. Ja, vielleicht ist es das, vielleicht hat davor die AfD Angst, dass sich Leute in ihrem Umfeld befriedigen. Okay, finde ich ein sehr schönes Thema, sexuelle Freiheit und sexuelle Freiheit für AfD-Mitglieder. Ja. Ja, vielleicht sollte man den einfach mal, wer hat denn Lust und Geld, den AfD-Mitgliedern mal so ein kleines Probierpaket nach Hause zu schicken? Weißt du? Einfach mal ein bisschen. Hier. Na? So ein bisschen. Ich habe mir übrigens auch bei dem Spice.de eine Sexschaukel bestellt für 5 Euro. Aber ich habe es nicht getraut, die anzuhängen, weil bei etwas, wo du dran hängen sollst, mit deinen Geschlechtsteilen, ich glaube, so funktioniert es. Ich würde sagen, da hört das Heimwerkertum dann auch auf, voll für 5 Euro. Ich hätte natürlich meinen Vermieter anrufen können und fragen können, ob er mir die anbringt. Aber okay, was haben wir noch auf der Liste? Wollen wir vielleicht eine kurze Pause gehen vorher? Oh, wir können natürlich eine kleine Pause machen. Fühlt sich gut an. Ich bin jetzt so, weißt du, ich vibriere jetzt innerlich schon so stark. Ich glaube, ich muss erstmal einen kleinen kleinen grünen Tee, kleinen Schluck Tee, bisschen mir ein paar Bilder von AfD-Abgeordneten angucken, um mal ein bisschen runterzukommen und ja. Okay, dann machen wir das so. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause und danach erwarten euch folgende Themen. Wir haben einen Hörerbrief, den wir diskutieren müssen. Wir haben außerdem eine kleine Spielerunde. Game Night bei Creams. Wir wünschen euch eine schöne Pause. Für euch ist die Pause nur 5 Sekunden lang. Für uns länger. Eine halbe Ewigkeit. Wiederhören. Bis gleich bei Creams. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Mann erschlägt sich mit einer Pfandflasche 45.372,75 Euro. Was? Nee, wie sagt man das? 44.362,75 Euro. Genau so. Aber das ist schon, wir sind im Nachrichten-Black Hole, weil das war schon vor fast 2 Wochen. Aber du warst ja krank, deswegen machen wir jetzt eigentlich Old News, dürfen wir Old News oder ist es... Ist, glaube ich, schon alles durchgepodcastet. Alles schon durchgepodcastet. Also ich muss einmal sagen, große Entschuldigung an unsere Hörer, es tut uns sehr leid oder mir tut sehr leid, dass es ich krank bin. Es tut Mascho sehr leid, mir tut gar nichts leid, ich bin jetzt Alkoholiker. Seit einer Woche bin ich Alkoholiker. In einer Woche bin ich Alkoholiker, weil Mascho... In einer Woche zum Alkoholiker, das Max-Röbel-Programm. Genau. Einmal Entschuldigung. Wir müssen uns außerdem auch noch entschuldigen. Wir haben das letzte Mal in der Folge mit Gavin gesagt, 50% aller Amerikaner haben Trump gewählt, aber wir meinten natürlich, 50% aller Wähler haben Trump gewählt. Genau, weil die Wahlbeteiligung lag ja bei, ich glaube, 58%. Genau. No? So, also ganz wichtig, große Korrektur-Speak. Genau. Das politisch korrekte, nee, das... Wie die Bild-Zeitung es macht, nicht am Anfang sagen, sondern irgendwo immer in der Mitte oder am Ende. Genau, die Korrekturspalte in 4 Punkt irgendwie mit hellgrauer Schrift auf weiß. Nein, ich glaube, man muss mit einem Bleistift drüber gehen, damit man sieht, dass es in Geheimschrift. Justin Bieber hat doch kein AIDS, check it. Übrigens, wo wir gerade bei Hörern sind, ich habe einen kleinen Höreraufruf. Ich dachte, du machst jetzt eine lustige AIDS-Referenz. Und zwar, Manu. Ich brauche neue YouTube-Kanäle. Ich habe nämlich meine drei. Ich versuche dir seit einer Woche zu verklickern, dass du Atlanta gucken sollst. Ich habe angefangen. Deswegen an dieser Stelle meine Serienempfehlung. Das ist wieder Lighthearted Creamspeak, oder? Meine Serienempfehlung an euch alle, die ihr des Englischen mächtig seid. Und gut mächtig sein. Es wird viel genuschelt und es wird viel Street Talk dabei. An alle Englisch-Native Speaker-Hörer da draußen, die. Street-Cred-Level über 62 haben. Guckt euch Atlanta an, die Serie written by teilweise directed by Donald Glover, den man auch kennt als Childish Gambino oder aus Community. Ey, der wird übrigens der neue Lando Calrissian, ne? Ja, richtig, hast du mir erzählt. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist, aber das ist so ein Star-Wars-Charakter, richtig? Okay. Ja, ne, wenn ich jetzt, bevor Max jetzt wieder hier übernimmt, ich brauche neue YouTube-Kanäle. Und zwar, egal was, Hauptsache unterhaltsam. So, und kommt mir jetzt nicht mit PewDiePie. Ich möchte keine Let's Plays. Gibt's was nicht Let's Plays? Es gibt tatsächlich noch was. Make-up-Tutorial, richtig. Darf ich auch nicht. Nein, aber hast du das mitbekommen? Und keine Prank-Channels. Hast du die Story mitbekommen? Von dem marokkanischen Sender. Das ist nämlich fresh, dank new story. Und zwar hat ein marokkanischer Sender in so einer Art, weiß nicht, was war das, tough oder ja, so ein bisschen so eine lighthearted Shopping-Tipps, irgendwie, keine Ahnung, die 10 geilsten Couscous-Soßen oder was weiß ich, ja, halt ein bisschen so eine geile, okay, das klingt schon wieder super racist. pulling random facts from my brain. Nein, ein marokkanischer TV-Sender hat ein Bit on the air gebracht, wo sie Frauen, also potenziellen Frauen oder Frauen, die potenziell Opfer häuslicher Gewalt geworden sind und irgendwie von ihrem Ehemann verprügelt worden sind, Make-up-Tipps geben, wie sie halt wie sie halt ihre Prügelmarken, wie sagt man, ne, die Prügelstellen überschminken können, sodass es nicht auffällt. Die blauen Flecken. Die kaputten Augen. Mann, wie heißt das denn? Die Veilchen, danke. So, wie sie ihre Veilchen überschminken können, sodass es nicht auffällt im Alltag. Das finde ich ein starkes Stück. Ich habe Bilder von der Sendung gesehen. Es ist abgefahren. Es ist abstrus und makaber. Du machst dir keinen Begriff. War diese Trump-Wahl irgendwie so ein Cheat und jetzt alle ist einfach Dämme, so alles alle, egal? Alle Dämme so sind gebrochen. Helikopter fallen irgendwie vom Himmel und irgendwie Pac-Man ist running rampage in the streets. Fidel Castro war so der letzte Sentinel, der so das Gleichgewicht der Welt zusammengehalten hat. Also, zurück zum Thema. Es gab einen Bericht, Schminktipps für Frauen, die von ihren Männern verprügelt werden. Wie kann man am schönsten die blauen Flecken überschminken im marokkanischen Fernsehen. Oder vielleicht man auch hat sich mittlerweile Mut für den Smoky Eyes, weißt du, einfach ein bisschen mehr, das mehr, noch ein genau, bisschen dazu schminken, mehr blau und dann hast du den perfect look for the night out. Also wenn man bedenkt, dass zeitgleich auf der Welt Kongresse und Demos abgehalten werden für Frauenrechte, es ist einfach so abstrus und makaber, es ist grauenhaft. Man steht fassungslos davor und denkt, wurde das jetzt vielleicht einfach nur gemacht? Es ist diese komische Perversion, finde ich, von, weißt du, wenn du jetzt sowas hast wie in einem Dorf im Mittelalter haben sie Hexenverbrennung gemacht. Denkst du so, ja, okay, das passt irgendwie zusammen. Aber so dieses modern, shiny irgendwie TV-Studio-Ding und wir geben Beauty-Tipps mit zusammen mit diesem Domestic Violence, das hat so ein Psycho-Circus, LSD-Trip. Oder wie Steampunk, Future so und Renaissance wird gemixt. Irgendwie sowas, Ich weiß gar nicht, wie ich darüber. Also ich überlege, was dahinter steht, ist vielleicht, hat der Fernsehsender, das wird ja irgendwie abgenickt, das geht ja durch mehrere Klar, das Hände. Geht natürlich durch Instanzen. Einige frauenschlagende Hände, dieses Skript. Ich denke, das Einzige, wie ich es mir rational erklären kann, ist, man hat versucht, wie weit können wir gehen? So wie damals die Xbox mit dem ganzen, wenn du dein Kinect-Ding anmachst, gucken wir die ganze Zeit bei dir ins Wohnzimmer. Oder jetzt mit dem neuen Amazon Echo, wir hören die ganze Zeit zu. Wie weit können wir gehen, bis Leute sagen, nee, das war's? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber meinst du, dass es ich glaube nämlich nicht, dass es eine bewusste Provokation war, in dem Sinne. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass die Verantwortlichen vom Sender oder generell die Leute, so wie ich das jetzt einschätze, dass die genuin auch überrascht und erschrocken waren, was für eine internationale Resonanz das hervorgerufen hat. Weil ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass das irgendwie stattfindet, jenseits des Einzugsgebiets dieses Senders. Verdammtes Internet. Nichts kann man, nicht mehr ordentlich frauenfeindlich kann man sein, in seinem kleinen Nationalfernsehen, ohne dass sich irgendwelche Feministinnen von der Westküste irgendwie melden und auch noch mal ihren Senf dazugeben müssen. Abends lief dann auch übrigens eine Fitnesssendung für die Männer, wie man zuschlagen kann an Stellen, wo man die blauen Flecke am wenigsten sieht. Genau. Kampfsport. Wir kommen hier, glaube ich, auf keine gute Note. Das war einfach nur eine Meldung aus dem Kuriositäten-Kabinett. Ja. Ja. Wo ich mir manchmal denke, weißt du, nur, wenn ich irgendwie dann den 10. All-Feminist irgendwie Artikel über Facebook lese mit 10 Things you have to beware of in Men und so einem Kram, wo ich dann immer denke, oh, Kinders, ne? Haben wir den Punkt nicht langsam mal geschafft? So, und dann kommt sowas. Und denkst du so, what? Was? Why? Also man muss jetzt auch mal wirklich sagen, dass wir als weiße Männer sehr selten Opfer von irgendwas. Ja, erstmal Opfer von irgendwas werden, aber dann auch gerade werden außer wir. Außer Prostatakrebs und Leber, Nierenverfettung. Ja, sorry. Das sind unsere großen Feinde in der Gesellschaft. Das sind die großen. Ja. Aber ja, es ist. Es ist in dem Sinne, ich möchte. Also noch einmal, im Fernsehen. Ich versuche eine Message daraus zu formulieren, ja? Meine sincere apologies an. To all the feminists I ever doubted, keep doing what you're doing. We're not there yet. We have to move on. Ja, also noch 170 Jahre, ne? Noch wollte ich sagen, für jedes Mal, wo Make-up-Tipps für missbrauchte Frauen, misshandelte Frauen geehrt werden, kommt 10 Jahre mindestens drauf, auf wann Feminismus fertig ist. Also, ja, wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen weiter pro Feminism. Ja, also zu den Machern des Programms Go Fuck Yourself. Go Fuck Yourself. So, nächstes Thema. Ein freundliches Go Fuck Yourself aus ihrer Creamspeak-Redaktion. Ich habe eben Werbung bekommen per E-Mail und zwar von einem Heizungsmonteur. Blablabla, ihre Heizung ist kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ganz kurz. Die werden immer raffinierter, diese Phishing-Mails. Ich wusste gar nicht, dass meine Heizung kaputt ist, sofort anrufen. Und zwar, das Wichtige ist aber, wie kommen die jetzt darauf? Denn vor 2 Wochen haben wir mit meinem Vermieter oder unserem Vermieter telefoniert. Müssen, Holy weil nämlich shit. Unsere Heizung nicht geklappt hat. Wie weiß das Internet und die ganzen Adboards und ähnliches, dass meine Heizung kaputt ist? Es kann natürlich sein, dass meine Freundin mal wieder wild gegoogelt hat. Chances are, um ganz kurz, um mal den Sherlock Holmes Move von vorhin noch zu pullen, es kann natürlich auch sein, dass es reiner Zufall ist. Ne? Auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht an Zufall. Wir schließen das aus, weil das ist langweilig. Also, der Algorithmus weiß. Oder wir sind verwanzt. Ja. Alles, was ich ins Handy spreche, wird sofort hier für Werbezwecke benutzt. An Amazon. Es wird an Amazon weitergeleitet. Und die haben eine Sublizenz an lokale Handwerker, Handmeisterbetriebe. Es ist doch auch wieder. Also ich finde es ein bisschen gruselig. Das muss ich sagen. Genauso zum Beispiel, wenn hier kommt Penisvergrößerungssachen. Ne? Woher wissen Sie das? Ich werde einfach zugebombt. Ja, ich weiß, vielleicht auch da hat meine Freundin wieder gegoogelt. Ich weiß es nicht. Es wird immer frecher. Ja, vielleicht hat die einfach nachgeguckt. So, ich würde sagen, Es ist Zeit für einen Hörerbrief. Denn wir haben einen wunderschönen, süßen Hörerbrief bekommen. Du hast den letzten gelesen, ich bin wieder dran. Ja, ich habe den sowieso nicht. Du musstest mir den noch schicken, weil ich unfähig war auf unser. Mascha hat mich geblockt von unserem E-Mail-Konto, weil ich immer rubbellose übers Internet bestelle und jetzt darf ich nicht mehr, weil der ich den Paypal konnte. Der kam tatsächlich das erste Mal an unsere E-Mail-Adresse creamspeaktv@gmail.com. So, und ich lese jetzt mal vor. Ich bin ganz ohr. Achso, da das Thema dann doch ein bisschen ernster ist, lese ich jetzt mal nicht Namen und E-Mail-Adresse vor. Okay. Hallo, ich bin 18 Jahre alt und ziehe gerade von zu Hause aus und verstehe mich nicht gut mit meinen Eltern und werde deswegen ab Montag bei einer Freundin wohnen. Ich hoffe, dass ihr am Montag eine neue Folge rausbringt, damit ich an meinem ersten Morgen allein etwas zu hören habe. Meine Frage. Ich habe momentan einen Freund, der mir in meiner Zeit bei meinen Eltern sehr geholfen hat. Ich merke aber mehr und mehr, dass ich andere Probleme habe als er und er mir bei vielem nicht mehr folgen kann. Ich habe ihn zwar noch gerne, aber ich merke, dass er in vielen Dingen wie ein Jugendlicher wirkt, während ich mich schon um ganz andere Probleme kümmern muss. Meine Freundin sagt mir, dass ich mit ihm zusammenbleiben soll. In Klammern, meine Eltern will ich nicht mehr um Rat fragen. Smiley. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Ihr könnt die Frage gerne im Podcast besprechen. Am Ende noch Lobhudelei. Danke für euren Podcast. Er hat mir auf Bahnfahrten und in traurigen Zeiten geholfen. Liebe Grüße. Ivanka. Piep. Nennen wir sie doch einfach Ivanka. Genau. Vielen Dank, Ivanka, für deinen Hörerbrief. Erstmal, ja, vielen Dank für deinen Hörerbrief. Und ich finde die Sache natürlich, erstmal ist es sehr traurig, dass du dich mit deinen Eltern nicht gut verstehst und ausziehen musst. Aber ich denke, dass die, wir stürzen uns gleich einmal auf die Frage. Willst du zuerst? Soll ich zuerst? Mein erster Kommentar, der mir jetzt so eingefallen wäre spontan, wäre, das ist ganz normal. Das wird auch nicht besser mit den Jungs, die wie Jugendliche sind. Das ist einfach jetzt, die hören irgendwann auf und dann ist das für immer so. Das ist einfach so ein festgeschriebenes Kräfteverhältnis. Ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, jetzt wo Trump Präsident ist, aber nein, Spaß beiseite. Lass uns das ernst besprechen. Also erst einmal, ich glaube, ich weiß ungefähr, was momentan so ein bisschen in dir vorgeht. Mansplaining much? Ich bin damals, als ich von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich auch eine Freundin. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade in der Zeit, natürlich etwas später, dann mit 19, 20, wenn man dann als Mann langsam etwas älter wird und aus der Pubertät rauskommt mit Mitte 20, habe ich auch gemerkt, dass ich mich in eine ganz andere Richtung entwickelt habe als meine Freundin. Und ich denke, dass wirklich gerade dieses Ende Pubertät, Ende der Schulzeit, Anfang des Studiums, Ausbildung, was auch immer man macht, das sind wirklich Zeiten, wo man so langsam, ich meine, der Max weiß das natürlich, die Frontallappen entwickeln sich dann zu Ende. Ne? Ich bin noch dabei, ich weiß nicht, wovon du redest. Präfrontaler Kortex habe ich noch gar nicht. Manche werden ohne geboren. Ja. Und ja, so langsam irgendwann, wenn man dann erwachsen wird oder merkt, was es heißt, erwachsen zu sein, mehr Verantwortung übernehmen muss. Und du hast ja Verantwortung übernommen, indem du ausgezogen bist und gesagt hast, okay, das passt nicht mehr, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen, als Mensch, als Erwachsener. Und wenn du dann jemanden hast, der vielleicht erstmal sich in eine andere Richtung entwickelt oder sich noch so gar nicht weiterentwickelt und noch so gar nicht weiß, was er später machen möchte in seinem Leben, wer er sein möchte in seinem Leben, ist es, um zum Punkt zu kommen, ist es natürlich ein Moment, wo man sagt, ja, möchte ich jetzt noch mit dieser Person zusammenbleiben, auch wenn er mir geholfen hat oder nicht. Und ich habe mich damals dafür entschieden, mich zu trennen, einvernehmlich, im Guten, solange es noch nicht zu spät war. Und auch diese Person, meine Freundin damals, hat mir auch durch schwere Zeiten geholfen. Aber es bringt ja beiden nichts, wenn man in einer Beziehung bleibt. Absolut. Die nicht glücklich ist. Denn irgendwann kommt einfach der Punkt, wo man sich nicht mehr im Guten trennt, wo man sich einfach nur noch auf die Nüsse geht, wo jegliche Gefühle oder positive Gefühle negativen Gefühlen gewichen sind und man sich sagen muss, okay, das läuft einfach nicht. Und da ist es natürlich schön, ne, wenn er dir dadurch eine Zeit geholfen hat und für dich da war, aber erstmal, du würdest ihn natürlich nur quälen, wenn du weiterhin mit ihm zusammen bleibst und er wird irgendwann selber merken, genau, okay, ich glaube, das ist der zentrale Punkt, wenn ich da mal aufgreifen darf. Also ganz kurz zum Fertigmachen, du tust ihm nämlich keinen Gefallen damit, indem du mit ihm zusammen bleibst. Du tust ihm eher einen Gefallen, wenn du die Sache jetzt beendest, solange man noch eine Basis hat, um miteinander im guten Schluss zu machen. Gesetzt dem Fall, dass es eben so ist, dass es halt Das klingt jetzt so, als würdest du ihr sagen, sie soll Schluss machen. Aber das kommt ja total drauf an. Also, ne? Wenn jetzt, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Also, ich denke, was ich jetzt mitgenommen habe von dem, was du gesagt hast, ist, und das würde ich genauso sehen, dass es keinen Sinn macht, sozusagen etwas künstlich am Leben zu erhalten, was nicht mehr da ist, ne? Oder sagen, so irgendwie ein totes Pferd zu reiten oder so makaber das immer klingt. Ein Pferd tot zu reiten. Nee, das Pferd, ach so, okay. Wenn das Pferd schon tot ist, also dann kannst du das auch nicht mehr darauf rumzuschaukeln. Es sei denn, du benutzt den vibrierenden Dildo von Love You. Genau, also ich denke, es macht keinen Sinn, sich irgendwas vorzuspielen oder so, auch wenn es lieb gemeint ist. So, weil irgendwann kommt das immer durch und da tust du dir keinen Gefallen mit, da tust du ihm keinen Gefallen mit und weiß nicht, allen, die mit euch zu tun haben, wahrscheinlich auch nicht. Es ist natürlich was anderes, würde ich jetzt sagen, wenn du das Gefühl hast, ne, da sind immer noch, also quasi die Gefühle sind noch da und es ist alles noch da und es ist halt vielleicht ein bisschen nur das Einzige, wo es auseinandergeht, ist halt dass es andere Problematiken sind oder andere Themen, mit denen du dich jetzt gerade beschäftigst, weil da würde ich halt auch sagen, es ist halt normal, dass Mädels oder junge Frauen weiter sind als Typen in ihrem Alter. Das ist einfach so, das erlebe ich auch noch. Also, ne, ich habe auch Momente, wo ich denke, okay, so das sind einfach, meine Freundin ist weiter als ich und für mich ist das noch gar nicht, ich bin noch gar nicht in dieser Phase irgendwie meines Lebens irgendwie drin. Dann sind wiederum andere Sachen, ne, wo ich jetzt irgendwie denke, so, okay, keine Ahnung, ich bin ja zum Beispiel, ich bin auch irgendwie freiberuflich tätig und schreibe dann meine Rechnung oder sowas, was ist, wenn meine Freundin nicht macht, ne? Oder ab und zu mal so eine Steuererklärung, aber das sind halt, wie du sagst, oder wie du schon eben gesagt hast, zum Beispiel, das sind halt, es gibt manchmal unterschiedliche Themen, die relevant sind für jemanden in dem Moment. Und mein Punkt. Also jetzt, am Ende steht schon ganz klar drin, sie hatte ihre Freundin schon darüber gefragt, soll sie Schluss machen oder nicht. Und die Freundin sagt, sie soll mit ihm zusammenbleiben, weil es hört sich so ein bisschen so an, sie schuldet ihm etwas. Erst einmal, genau, ganz das klar, mit einem Ding muss man aufräumen, du schuldest ihm nichts. Man schuldet sich überhaupt nichts. So, ne, das sind ja keine Dinge, die irgendeine Gegenleistung. Also erstmal sowohl Liebe, Zuneigung. Genau, erstmal das und... Boah, sorry, ich unterbreche dich den ganzen Tag heute, es tut mir leid. Der Max ist einfach so aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Liebe, Zuneigung in Beziehung, das ist ja nichts, ich gebe dir das, dann gibst du mir das. Wenn ihr an einem Punkt angekommen seid, wo man in einer Beziehung immer eins fürs andere rechnet, ja, so eine Tauschwirtschaft, ja, genau. dann ist vielleicht wirklich der Punkt gekommen, wo man je nachdem sagt, okay, vielleicht sollten wir zu einer Partnerberatung gehen oder mal ein tiefes Gespräch über unsere Beziehung führen. Denn eigentlich sollte das ja etwas sein, ohne es für selbstverständlich zu halten oder zu nehmen, aber das sollte etwas sein, was einvernehmlich selbstverständlich geschieht. Und wenn ich jemandem in der Beziehung etwas gebe, egal auf welche Art und Weise, ja, dann mache ich das, weil ich es gern mache, weil ich den anderen liebe, weil ich eine Gefühlsbasis habe zu dem anderen und nicht, weil ich eine Gegenleistung erwarte. Ich merke schon, du bist so ein bisschen das Teufelchen quasi, was du sagst, so, ja, it's over, verlass ihn. Und ich so, nein, sie sollen zusammenbleiben, schalalalala, küss ihn doch. Nein. Die Technik ist die Creamspeak-Technik. Wir machen einfach alles so kompliziert und Schachtelsätze, dass du nachher gar nicht mehr weißt, was wir dir eigentlich genau gesagt haben. Jetzt schreibe ich doch lieber Böhmermann und Schulz und hör mal, was die so sagen. Genau. Was ich damit sagen möchte, ist, man soll natürlich nicht sofort bei der ersten kleinen Klippe sagen, okay, das war's, raus hier. Ja. Ich meine nur, wenn sich so langsam mehr und mehr das Gefühl breit macht, dass du sagst, okay, ich bin ihm entwachsen oder wir wachsen in eine andere Richtung. Das ist nämlich auch etwas, wo du vielleicht momentan noch nicht weißt, wie du das Ganze deuten sollst. Bist du einfach nur weiter als er? Glaubst du, du bist weiter als er? Oder denkst du einfach, ihr seid einfach in verschiedene Richtungen gegangen? Ne? Manchmal weiß man es ja auch einfach nicht im Leben. Das ist ja nun mal nicht immer so eindeutig. Und ich denke auch, also das ist halt letzten Endes wirklich dieses, wenn du jetzt schon an dem Punkt bist, dass du dir so ernsthafte Gedanken drüber machst, dass du sogar so weit gehst, uns einen Hörerbrief zu schreiben. Nein, aber dann scheint es ja nicht einfach so ein Ding zu sein, was wirklich er hat mir irgendwie, weiß ich nicht, ne, eine Stunde zu spät auf die letzte WhatsApp-Nachricht zurückgeschrieben oder sowas, ne? Dann scheint ja schon ein bisschen mehr dahinter zu stecken. Und ich denke halt, es ist wirklich dieses, also das Blöde, was wirklich blöde wäre, wenn ihr zusammen oder wenn du mit ihm zusammenbleibst aus einem Schuldbewusstsein oder einem Schuldgefühl heraus und zu sagen, aber er hat mir durch diese schwere Zeit geholfen und deswegen bin ich ihm schuldig, dass ich ihn jetzt irgendwie weiter behalte. Weil da hat dann im Endeffekt keiner von euch beiden was davon. Und was ich auch noch sagen wollte, ich finde es also erstmal natürlich Props an deinen Freund, dass er dir da so gut durchgeholfen hat durch diese Zeit und dass er dir da gut beigestanden ist. Da kann man auch mal klatschen. Und letzten Endes ist aber immer noch so, dass ihr seid beide noch jung, weißt du so. Und das ist auch normal, dass Beziehungen da noch nicht bis ans Lebensende irgendwie besiegelt werden. Also außer bei der AfD natürlich. Da wird mit 12 geheiratet und dann ist Keuschheitsgürtel forever. Nee, das stimmt auch nicht. Die Frauke Petri hatte vorher auch schon mal einen Mann. Und zwar, ich glaube, einen Priester. Oder ein Pfarrer. Das erklärt einiges. Das ist eigentlich ganz romantisch. Die haben sich im Konfirmationsunterricht kennengelernt. also, um das Ganze vielleicht abzuschließen. Vielleicht denkst du auch einfach, du hast jetzt mit den Eltern aufgeräumt, jetzt hast du einen richtigen Lauf und brichst mit allen Leuten ab. Den Ollen schieße ich jetzt auch noch ab. Was wir dir damit sagen wollen, ist einfach, hör auf dein Herz. also, Life-Advice. Genau. Einmal, wenn es da noch irgendetwas gibt, vielleicht redet ihr auch einfach mal darüber, sprich ihn mal an und sag so, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, vielleicht ist das dann ein bisschen hart, ihm das zu sagen, aber wer weiß. Absolut. Aber was du auf keinen Fall machen solltest, ist aus einem Pflicht- oder Schuldgefühl mit ihm zusammen zu bleiben, weil du meinst, er hat dir irgendwie geholfen und du bist ihm jetzt schuldig, dass du mit ihm zusammenbleibst. Das Ganze wird einfach nur in unheimlicher Frustration auf beiden Seiten enden. Zuerst wirst du dir denken, grauenhaft, du fühlst dich gefangen in einer Beziehung, die du nicht mehr möchtest. Und egal wie zurückgeblieben und blöd jemand ist, damit möchte ich nicht sagen, dass dein Freund das ist, aber egal wie weit er ist oder nicht, gefühlsmäßig intellektuell, er wird es merken. Er wird merken, dass das irgendwas nicht stimmt. Immer. Das können wir dir, glaube ich, auch versichern als abgehalftete Musiker mit jahrelanger Bühnenerfahrung. Die Leute merken immer, die riechen die Braten immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn die Magic nicht da ist auf der Bühne, die Leute riechen das oder und die fangen an, hier auf die Bühne zu scheißen. Es passiert jedes Mal. Ich bin auch sick and tired davon, mir immer die Scheiße vom Schuh zu. Ach, Scheiße ist einfach ein lustiges Thema zum Drehen. Können wir bitte mal kurz darüber reden, dass Stuhl wirklich etwas Lustiges ist? Stuhl ist was Lustiges. Ja. Wir müssen uns nicht rechtfertigen dafür, dass wir die ersten 20 Minuten dieses Podcasts damit zugebracht haben, über Stuhlgang zu reden. Das wollte ich nur mal an dieser Stelle gesagt haben. So. Also, schließen wir den Hörerbrief einmal ab. Liebe Ivanka, wir wünschen dir super viel Glück dabei, wünschen dir alles Gute, viel Erfolg, auch alleine, auch ohne deine Eltern. Und du hast ja zumindest eine Freundin oder eine Familie von einer Freundin, die dir ganz toll hilft. Und vielleicht einen baldigen Ex-Freund, der dir super toll hilft oder geholfen hat. Und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Danke für den schönen Brief. Danke, dass du uns hörst. Empfiehl diese Hilfe weiter. Und ja, wir wünschen dir alles Gute. Küsschen von Creamspeak. Wir gehen weiter zu einer neuen Rubrik. So, haben wir den Jingle da? A Cappella-Jingle, meinst du? Nee, einen richtigen Jingle. Wir machen und wir spielen eine muntere Runde. Fuck, Marry, Kill. And shit on. Wir tippen beide. So, okay, und zwar geht das Spiel folgendermaßen. Wir haben jetzt immer drei Stars oder Starlets vor uns und wir müssen uns entscheiden, wen wir davon fucken, wen killen oder wen heiraten würden. So, soll ich die Frauen machen, du machst die Männer? Wir müssen dann abwechseln. So striktes Gender-Dings. Achso, ich dachte, also ich habe das jetzt so verstanden, weil ich kenne solche coolen Spiele, kenne ich nicht. Ich habe das jetzt so verstanden, ich habe jetzt Dreierpärchen rausgesucht. Mhm. Und dann kriegt man die vorgesetzt, oder beziehungsweise ich setze dir Dreierpärchen vor, oder was heißt denn Dreierpärchen? Was ist das schon wieder für ein Wort? Das ist übrigens, bei Max setzt momentan der sprachliche Verfall ein. Ich wollte auch gerade sagen, also ich habe nicht nur meinen präfrontalen Kortex noch nicht ausgebildet. Ich glaube, mein gesamtes Brokatzentrum ist auch irgendwie, baut rapide ab zurzeit. Also, ich weiß, es gibt irgendwo einen Sektor im Hirn, ich glaube Sektor 43, wenn der kaputt geht, ja, ist alles vorbei. Dann kannst du, weil bei den anderen kannst du noch reden. Eine Ikea-Schraube, die fehlt und dann ist der ganze Billigregal im Arsch. Also, ich dachte, ich gebe dir quasi Triplets und dann musst du sagen, fuck, Mary, kill. Oder wie hattest du dir das vorgestellt? Ich dachte, wir gehen auf die schöne Seite fuckmarrykillgame.com. Ach so, und okay, ich hab mir jetzt selber was ausgedacht. Ach so, das ist natürlich genauso gut, weil ich sehe nämlich hier schon, dass ich tausende Leute davon gar nicht kenne. Ja, das ist wahrscheinlich was für Amerikaner oder sowas. Fuckmarrykillgame.com oder was? Ja. Problem loading page. Haben wir wieder kein Internet? Nee, so ein Schwachsinn. Okay, ja. Dann lass uns doch mal schauen. Dann fangen wir doch einfach mal mit den Dingern an, die du dir ausgedacht hast. Okay, dann fange ich an mit dem ersten Triple für dich. Wir spielen Fuck, Marry, Kill. Runde 1. Till Schweiger, Claudia Roth und Axl Rose. Oh Gott. das ist gar nicht so schwer. Das ist gar nicht so schwer. Und zwar... Okay. Und zwar töten Axl Rose. Erstens, ja, der hat sowieso nicht mehr lange. Die Alben werden immer schlechter, er wird immer dicker und ich glaube, ich tue ihm etwas damit Gutes und den der anderen Menschen. Der ist doch sowieso seit 5 Alben gar nicht mehr auf den Alben drauf, oder? Ist das nicht sowieso nur noch so eine computer-generated Axl Rose Simulator? Nein, das kann nicht sein, der ist so breit, es gibt noch keinen Computer, der das berechnen kann. Okay. Und also du meinst, Axl du würdest das Leiden nur verkürzen? Es ist rein utilitaristisch, ich tue der Welt etwas Gutes. Absolut. So, Till Schweiger und wer war der Zweite? Claudia Roth. Ich würde Claudia Roth heiraten. Ja, ich und auch. Till Schweiger ficken, aber auch nur, um es richtig awkward für beide zu machen. Es wäre auch kein guter Sex. Ich würde mich nicht anstrengen. Du könntest auch, wenn ich das mal anregen darf, du könntest auch das Sextape verkaufen, um damit die nächste Flüchtlingsheim zu bauen. Die nächste Flüchtlingskita von Till Schweiger geht dann auf dich oder auf durch die Erlöse eures Sextapes finanziert. Und dann machen wir es auch beide, dass wir einen Steuern und eine Abschreibung verdienen, so wie er es bei seinem ersten gemacht hat. Genau. Das und ihr könnt schön. Der AfD noch ein bisschen auf die Agenda scheißen, indem ihr die neuen Love You Dildos benutzt. Ich habe einen für dich. Ich habe mir auch und Claudia Roth ist und ganz kurz auch Claudia Roth. Ach so, ja, heiraten, warum? Heiraten, das ist eine ganz funky Oma. Ich glaube, das macht Spaß mit der. Du musst ja keine Liebesdienste an ihr vollführen oder so. Also, ich weiß nicht, wie das mit ihr. Ich glaube, Heirat ist ganz klar kein Sex. Das ist schon so in dem Spiel, weil sonst gäbe es ja nicht ficken als extra. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist Claudia Roth so, weil ich möchte weder mit der schlafen, noch möchte ich sie umbringen und deswegen heirate ich sie dann. Ja. Ich glaube, das ist auch der Beweggrund für viele zu heiraten. Absolut. Ich glaube auch, das ist einfach die dritte, der goldene Mittelweg. Okay, ich habe was für dich. Und zwar. Ja. Donald Trump, Bernie Sanders und Hillary Clinton. Oh, den wollte ich eigentlich machen. Okay, gibt's da eine Möglichkeit? Ich hab das noch extra gesagt, bevor du den mir bringst. Gibt's eine kreative Möglichkeit? Ich glaube, du kannst es nur falsch machen. Wahrscheinlich kann man es nur falsch machen. Ja, gut. Das ist jetzt so, das ist jetzt wahrscheinlich so. Jetzt musst du was sagen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die lameste Antwortmöglichkeit. Ja, ich würde wahrscheinlich den guten Donald über den Jordan schicken. Einfach wegen des Wahlkampfs. Weißt du, ich weiß noch nicht, wie die Agenda jetzt wird und bisher hat er ja noch, also bis auf ein paar verhauene Tweets und einfach ein paar weggeflogene oder fast weggeflogene Toupets, ist es ja noch, finde ich den Postwahl-Trump bisher nicht so schlimm wie den Wahlkampf-Trump. Aber der Wahlkampf-Trump, das hat einfach zu viele Karma-Punkte verspielt im Vergleich, würde ich sagen. So, Hillary Clinton, wenn sich South Park traut, in Hillary Clinton reinzugehen, dann schaffe ich das allemal. Kann man mal drüber rutschen. Candlelight oder so, ein bisschen Stimmung aufkommen lassen. Ich meine, wenn der Bill das 50 Jahre... Wenn der Bill das schafft, so, ne? Genau. Die gute Hillary und dann ab in die Homo-Ehe mit Bernie. Am besten noch von dem, wie heißt der gute, der Bürgermeister-Anwärter von New York, da The Rants Too Goddamn High Guy, der soll uns verheiraten. Nee, dieser andere Dude. Macmillan. Ja, genau. Der soll uns verheiraten und dann einfach mit dem Bernie-Train in die Homo-Ehe. Ich glaube, jeden Morgen von Bernie einen schönen O-Saft und ein Blümchen ohne ins Spaß Bett gebracht bekommen. Bernie, und mit ihm also Bernie als Husband. Über Socialism diskutieren. Ich glaube, das muss wirklich bocken. Also ich bin nicht der riesen Bernie Sanders-Fan, jetzt von der, also wo ich gesagt habe, ich roote für Bernie oder sowas im Wahlkampf. Aber ich glaube, Bernie als Husband, es ist schon Kracher. Ich war absolut für Bernie. Ich hätte mich so gefreut, wer was mit Bernie. Also okay, wir sind uns einig, Bernie for Breakfast, Breakfast at Bernie's und ab in die. Vor allem, es ist auch immer, du musst es machen, weißt du? Es ist, wenn du schon in so einer Klemme bist, dann might as well, make a stand for gay rights. Und außerdem verboten hohe Altersunterschiede zwischen Ehepartnern. Aber es ist eine andere Geschichte. Du bist dran mit dem nächsten. Okay. Das könnte etwas tougher werden als das davor. Oh, was? Noch tougher? Oh Gott. Ich habe mir wieder was zusammengekocht in meiner Hexenküche hier. Okay, hau rein. Charlie Sheen, Conan O'Brien und Heiko Maas. Boah. Das ist fies, ne? Okay, also Charlie Sheen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Keine Chance. Der hat AIDS. Und ich glaube, der langt doch zu. Ich glaube, der haut dich. Ich glaube, der haut dich. Und der haut dich so weg. Danach brauchst du die marokkanischen Make-up-Tutorials. Ich sag's dir, ja. Keine Chance. Aber, ja, und auch beim Töten, das ist ja total gefährlich, wenn du mit Körperflüssigkeiten, je nachdem, wie der Todeskampf aussieht. Absolut. Okay, Heiko Maas. Ist ein smarter Heiko Maas heiraten ist. Also nee, echt, dann hörst du dir den ganzen Tag. Nee, guck mal, dann stehst du da und dann, ja, wollen Sie, Herr Sebastian Maschow, Heiko Maas heiraten? Und dann sagst du, ja, und dann kommt er gleich, Hasskommentar! Nee, das geht nicht, Also, nein, ich muss sagen, Geschlechtsverkehr mit Heiko Maas. Heiko Maas ist ein smarter Boy, können wir kurz darüber reden, dass Fuck, ja, ganz anders klingt als Ficken im Deutschen. Ficken absolut. Klingt so fürchterlich vulgär und Fuck ist sowas ganz Weltmännisches. Fuck ist schon fast sophisticated, ja ne, total. Wirklich. Ich habe hier sogar ein Buch rumliegen, was den etymologischen Ursprung von Fuck auseinanderdröselt. Ich habe es leider Ficken, noch nicht gelesen. Ficken kommt aus dem Webstuhl, glaube ich, ne? Ist das kann so? Sein, ja, zusammen irgendwas zusammen Ficken rüber, ja, irgendwie ich so. Ich glaube, ja. Ich meine, Ficken kommt, so. Kommt aus der Weber-Community. Richtige Antwort vom jungen Herrn da drüben. 500 also Conan Euro. O'Brien, ich glaube Conan O'Brien, für den wäre ich sogar ein bisschen gay. Das glaube ich so. Ich glaube Conan O'Brien schafft es, wenn du mit dem gezwungenermaßen Sex haben musst. Der macht, glaube ich, eine coole Nummer daraus. Der macht eine coole Nummer draus. Der macht das so ein bisschen selbstironisch. Ja. Aber der hat rote Haare. Ah. Na egal, komm, nehme ich mit. Also Conan O'Brien wird gewickt. Conan O'Brien wird flachgelegt, okay. Genau. Dann Heiko Maas Boah, Heiko Maas heiraten, nee, ey. Das ist aber nee. Keine Option. Weißt du was, Heiko Maas ab über den Jordan, Heiko Maas, ne, hier Radieschen von unten und Charlie Sheen wird geheiratet. Mit Charlie Sheen ist, glaube ich, ganz lustig. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist Und jetzt Fall, musst du den Rest deines Lebens damit leben, dass du mal Heiko Maas zum Tode verurteilt hast in deinem Podcast. Ey, sag mal, in ganz 25 Jahren, wenn du dann für Bundeskanzler kandidierst, dann kramt das irgendwer wieder raus und sagt, der wieso, hat damals den amtierenden Verkehrsminister öffentlich zur Tötung aufgefordert. Ah. Ja, weißt du was? Ich bin da mit Charlie Sheen verheiratet und die können mich alle machen. Also ich glaube, Charlie Sheen ist, glaube ich, auf jeden Fall relativ unterhaltsam. Und dann laufen noch die ganze Zeit im Haus Pornostarlets rum. Du hast auf jeden Fall immer okay. was zu trinken im Haus. Also die Minibar ist gut bestückt wahrscheinlich. Okay, ich habe was Neues. Ich habe was für dich. Frauke Petri, Angela Merkel oder der gute alte Gabriel. Der gute alte Gabriel Sigmar? Also Sigmar, nicht Gunther. Ach so, schade. Oder machen wir Gunther Gabriel, Sigmar Gabriel oder der Erzengel Gabriel? Nein, okay. nein, das andere ist schon besser. Also Frauke Petri, Angie und Sigmar. Ich sehe mich jetzt natürlich, ich könnte jetzt wahrscheinlich so, du weißt, wenn ich könnte jetzt, ich, wir könnten den Ring nehmen, um ihn für uns zu nutzen. Oder das wäre so die Kanzler, das dunkle, der dunkle Lord Max, und die dunkle. So. Eine Nacht Frau, mit Frauke Petri. Petri. Das hört sich an wie ein Schlagersong. Ja, das denke ich mir halt auch die ganze Zeit, ne? Aber eine Nacht, das ist moralisch. Du guckst in ihre bitteren, dunklen, verhärmten Augen. In ihre leblosen Augen und ihre kalten Hände fahren an deinem Knabenkörper herunter. Nein. Okay, also ich halte schon mal Folgendes fest. Geheiratet wird weder die Petri noch der Gabriel Sigmar. Geheiratet wird auf jeden Fall Mutti. That didn't sound right. Nein, mit Mutti, mit Mutti ins das tausendjährige Reich. Nein, Gatte, ich krieg die rechts. Es ist eine fiese Nummer. Es ist eine fiese Nummer. Aber Angie wird geheiratet, weil Angie hat einen, ich finde, Angie hat einen töfte Job gemacht in der Flüchtlingskrise und auf 50 weitere Jahre Stillstand mit Angie, da muss ich wenigstens nicht befürchten, dass sich was im Ehebett tut. Deswegen Angie wird geheiratet. Und da kann ich dann auch immer, weißt du, wenn ich ihr so einen kleinen, oder ist das, doch, pass auf, weißt du, warum es noch gut ist? Die ist ja schon verheiratet. Das heißt, das wissen wir mal richtig, ich bringe nochmal richtig Punkrock-Spice in die CDU rein und rüttel den Laden mal so richtig wach, indem sie mit mir durchbrennt. Weißt du, irgendwie Flitterwochen in der Uckermark, irgendwie werden das ist auch wieder so, das sind alles so gute Schlagersongs. Flitterwochen in der Uckermark und eine Nacht mit Frauke Petri. Cream Speed, die Schlager-Compilation nächstes Jahr. Coming to you. Flitterwochen in der Uckermark. Genau. Also, Punkrock-Marriage mit Angie Merkel. Bin ich total am Start. Ich bring so ungern Leute um. Das ist ein gemeines Spiel, weil ich zum Beispiel, ich schlafe so ungern mit Leuten, aber... Okay, was ist denn, wenn ich, ich versuche die Regeln des Spiels so ein bisschen zu biegen, damit es nicht ganz so skrupellos überkommt. Also, du... Wenn ich da so eine richtig heiße Nummer draus mache, weißt du, so richtig mit so richtig, also ich hau mal richtig auf den Putz und irgendwie bestell bei Amazon so ein 20 Liter Fässchen Frittierfett oder so, weißt du? Oder so eine richtig heiße Nummer, wo der einfach nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, wo ich ihn dann im Liebesrausch entlocke, ja, in dem Liebesrausch unterschreiben lasse, dass er der Waffenlobby entsagt. Ich glaube, du musst ihn einfach, während du hinter ihm kniest, musst du ihm zart ins Ohr flüstern: Siggi, hör auf, kleinen Waffen, Munition in den Namen. Ich glaube, das ist der Way to go. Einfach Siggi einfach mal von seinem Waffentrip. Das ist doch, der will doch auch nur Liebe. Das ist doch, alle großen, starken Männer mit großem Vorbau, die Waffen verkaufen, die wollen doch einfach nur geliebt werden, oder? Ich glaube ganz ehrlich, Frauke Petri, ja, die zu heiraten oder mit ihr zu schlafen, würde ganz viel sexuelle Frustration lösen. Wahrscheinlich. Vielleicht solltest du darüber nachdenken. Das ist nämlich das, wo ich mich die ganze Zeit hinterher schwinge. Ja. Weil ich frage, ne, moralisch gesehen, wo ich sage, so Frauke Petri, ne, kann man das verantworten oder so, aber ich glaube fast auch, so ein bisschen mehr Liebe in... Oh Gott, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Kann ich es folgendermaßen machen? Aber was ist denn, wenn du sagst... Flodder-Dreier mit Sigmar Gabriel und Frauke Petri. Angel wird geheiratet und dann eine heiße Liebesnacht mit Frauke und Sigmar. Und das Sextape wird dann versteigert, um noch ein paar Flüchtlingsunterkünfte zu bauen. Fürs zweite Flüchtlingsheim. Was ist denn, wenn du Fuck, Marry, Kill alles mit Frauke Petri, egal in welcher Reihenfolge? Okay, also, okay, nächste. Kill, Fuck, du bist Mary. Machen wir noch zwei? Okay, das große Finale. Ja? Okay, Frauke Petri, der Klon von Frauke Petri oder ein Löwe, der seit 2 Wochen nichts gegessen hat. Nein, mach du. Okay. Und vielleicht keine Politiker mehr. Wieso nicht? Die besten Politiker. Peter Altmaier. Das sind alle die ich kenne. Ich kenne keine anderen. Wir haben alle schon genannt. Achso, okay. Wolfgang Schäuble, komm. Okay. Wolfgang Schäuble. ja. Oh Gott. Wolfgang Schäuble. Keine Witze über die Querschnittlähmung. Wolfgang Schäuble. Ach, muss ich jetzt welche ausdenken? Jan Böhmermann. Aha. Tretendes Schweigen. Und Ann Coulter. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich erklären, wer Ann Coulter ist, oder? Also, Wolfgang Schäuble, Jan Böhmermann und Ann Coulter. Nein, Ann Coulter ist, da müssen alle Leute nachfragen. Zu spezifisch. Das ist eine rechte Frau und Verschwörungstheoretikerin, die seltsame Bücher schreibt. Oh, ich weiß. Wie heißt die Autorin von Twilight? Ist Stephanie Meyer? Oh, das ist viel. Ja, das ist fies. Und viel. Das ist fies und viel. Okay. Ja, Stephanie Meyer. Also, Jan Böhmermann, Wolfgang Schäuble oder die heißt Stephanie Meyer? Ist ja kein Wunder, dass sie so Bücher schreibt. Also, die hat kein A im Namen. Also, zum Böhmermann. Ich glaube, Sex mit Böhmermann wird eine extrem unangenehme Situation für alle möglich. Ich glaube, da hilft nur nicht mal Viagra. Ich glaube, das ist einfach unangenehm. Ich glaube, der Böhmermann ist eine richtig perverse Sau. Und ich glaube, dass ich mich unangezogen nicht nähern möchte. Für mich ist Böhmermann total asexuell. Also weil er hat Kinder, glaube ich. Ach so, echt? Weil ich habe nur das Gefühl, der kann, also Sex, sich in Sex fallen zu lassen, das erfordert ja so eine gewisse, dass du irgendwas ernst nimmst. Das Gefühl, it doesn't exist. Das ist, gibt's den echten Böhmermann oder hat er nur ironisch Sex? Wahrscheinlich, ich glaube, der hat nur ironisch Sex. Okay. Dann wäre es ja vielleicht wieder okay. Wenn es eine Rolle ist. Die Sache ist halt die, ich glaube, von einer Nacht, ich glaube, der bumst dich einfach so weg. Macht ein paar Bilder und lädt das bei, oder ein Video und lädt das bei Pornhub hoch. Ironisch. Genau. Und ich glaube, Sex mit Böhmermann ist für mich, nee, geht nicht. Und ich glaube, dass wir beruflich, also auch dieser Podcast, dass wir einiges davon hätten, wenn ich in der Homo-Ehe mit Böhmermann wäre. Deswegen sage ich Böhmermann heiraten. Ja. Aber ich kenne mich selber zu gut und meine Freundin leidet ja auch schon so sehr. Könnte anstrengend werden, Boah, das ist, glaube ich, so verflucht anstrengend. Aber ich meine, gut. Okay, Böhmermann muss sterben. Hat niemand gesagt, dass man nicht... Tod für Böhmermann. Tod für Böhmermann. Er wird dadurch ein Märtyrer und wird... Ich glaube, das ist auch okay. Es geht jetzt als nur die besten Sterben Jungen Art. Vor dem Ziel. Der ultimative Gag. Ich glaube quasi. Auch. Es wird der ultimative Gag. Es wird das zweite Schmähgedicht. Böhmermann stirbt. Sex mit Wolfgang Schäuble, einfach, damit ich es endlich von meiner Bucketlist streichen kann. und weil ich eigentlich schon seitdem. Und einfach gute christliche Leitkultur aufrechterhalten, ja. Stephanie Meyer. Zweitens, er merkt nichts davon und ich glaube, ich kann 3-4 Sachen von meiner Bucketlist streichen. was war der letzte nochmal? Stephanie Meyer, was muss ich gute mit der christliche, machen? Gute christliche heiraten. Ehe. Oh Gott, fuck. Stephanie wie bei Meyer Twilight. Ihr wisst, dass Twilight eigentlich nicht Twilight, sondern 50 Shades of Grey Fanfiction war, ne? Ich glaube, das hast du mal erzählt. Ja, das ist Fanfiction gewesen darüber, dass sich zwei minderjährige Vampire oder Mensch-Vampire in irgendeiner Sadomaso-Beziehung befriedigen. Es ist total eklig. Also durch und durch. Ich kann, okay, sorry, Stephanie Meyer muss sterben. Dann Stephanie Meyer stirbt, wir revitalisieren Böhmermann. Zombie-Ehe mit Böhmermann. Böhmermann Sex, weil es, glaube ich, nicht so unangenehm ist wie Ehe mit Böhmermann. Und du meinst, ihr könnt Freunde bleiben? Ich glaube, nee, gerade darum geht's. Achso, Ehe ist nicht so, achso, oder so. Ich glaub, jeglicher Kontakt. Ich glaube, es ist einfach schwierig. Ich glaube, es ist schwierig mit Böhmermann und eher mit Wolfgang Schäuble, weil das eigentlich mehr oder weniger in privater Krankenpflege endet und oh Gott, ist, nee, auf jeden Fall eher mit Wolfgang Schäuble. Das war fies, ne? Das eher mit Wolfgang Schäuble. Ich bringe ihm den Orangensaft morgens ans Bett. Er wirft ihn an die Tür, weil ich zu links bin. Und wir hassen uns und reden nie miteinander. Und Ehe mit Wolfgang Schäuble ist eigentlich so wie Single-Leben. Ja, ne, der ist die ganze Zeit Grumpy. Im Bundestag und wenn er mit Blöd kommt. Du kriegst die ganzen Upvotes auf 9gag für Grumpy Schäuble Pictures. Nee, und wenn er mir einfach gemein kommt und vom Bundestag nach Hause kommt, nehme ich einfach die Rollstuhlrampe von der Tür weg und dann kann er gucken, wie er nach Hause kommt. So, genau. Böhmermann. Sex mit Böhmermann, Stephanie mal stirbt und Ding ist, boah, das war lang. Boah, es tut mir leid. So, letzter. Hast du noch einen guten? Nee, du musst jetzt für mich einen ausdenken. Ich hab doch eben improvisiert. Ach, ja, ich habe improvisiert. Gemacht. Okay. Ja, ja. Siehst du mal. Okay, wollen wir mal wieder was Gutes machen? Der Papst. Welcher? Der aktuelle. Einer von den Toten? Der aktuelle. Tote Leute gelten nicht. Aktuelle Papst. Dann Franziskus, genau, so heißt er. Genau, Franziskus. Wer ist denn noch hier gut dabei? der Papst und der Teufel. Schäuble hatten wir schon. Naja. Das war's mit Creamspeak für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächstes Mal reden wir über die Konsistenz von Maschus Stuhlgang der letzten 7 Tage. Okay, warte. Ich mach was. Justin Trudeau. Okay, ach Gott, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Der Schauspieler, der Gandalf, Sean Connery, der Papst. Sean Connery ist nicht Gandalf, das weißt du, ne? Genau, ist ein anderer. Sean Connery sind diese weißen alten Sean Männer Connery. Sehen für mich alle gleich aus. Sean Connery, der Papst und Daniel Radcliffe, als er 13 war. Nein! Die kann man noch nicht töten. Okay, also ich meine, ganz klar. Boah, das tut ganz mir klar, leid. Ganz klar, Sex mit Harry Potter, als er 13 war. Das tut mir leid für Daniel Radcliffe, dass er sterben muss, als er 13 war, weil eigentlich finde ich den ja sehr nett. Aber Homo-Ehe mit dem Papst, es muss sein. Es muss einfach sein. Gotta represent. Er hat ja schon angedeutet, keine Sünde ist so groß, dass der liebe Gott sie nicht vergeben kann. Also kann man auch mal in die Homo-Ehe diven. Liebesnacht mit Sean Connery ist absolut auf meiner Bucketlist. Nummer 1, wenn nicht sogar Nummer 0. Das ist einfach eine Nacht so, mit Sean Connery. Eine Nacht mit Sean Connery, es ist absolut. Also ohne Spaß, wenn Sean Connery dir beim Liebesakt mit seiner besten Sean Connery-Stimme ins Ohr flüstert und dir dann ins Ohrläppchen beißt, ich glaube, das sind Orgasmen in Dimensionen, die sich kein Mann jemals vorzustellen wagt. Mittlerweile so alt ist, dass die Sache, glaube ich, relativ unspektakulär abläuft. Aber es wird auf jeden Fall sehr zärtlich. Okay, sehr zärtlich. Homo-Ehe mit dem Papst finde ich super. Homo-Ehe Papst, Liebesnacht mit Sean Connery. Und es tut mir leid, Daniel Radcliffe. Ja. Es tut mir wirklich leid. Es ist ein bisschen super Knabe, ne? Aber hättest du dich mal ein bisschen früher für Frauen engagiert wie Emma, dann wärst du vielleicht am Leben geblieben. Tut mir leid. Sorry. Die Frau in Schwarz kommt dich holen. Daniel. Bye-bye. So, und mit diesem kleinen Spiel, das hoffentlich ganz viel Spaß gemacht hat, beenden wir unsere heutige Episode. Blablab. So, wir wünschen euch eine fabelhafte Woche. Viel Spaß. Haltet durch. Es ist nicht mehr lange bis Hanukkah. Und dann sind wir endlich alle wieder beisammen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis dann.